Kapitel 4. Vincent schlich nervös auf und ab. Einerseits wollte er sich schon beschweren, dass Adam so lange brauchte. Wie lange könnte es schon dauern, vom Schiffshebewerk bis zum Kanuclub zu fahren? Aber andererseits war er über jeden Moment dankbar, den er noch Aufschub hatte. Denn wo er heute Morgen beim Leichenfund noch in der Hoffnung hatte leben können, Adam nach der Übergabe nicht mehr wiedersehen zu müssen, so hatte er diese Sicherheit jetzt nicht. Und so souverän, wie er sich auch gab, er war völlig unvorbereitet, Adam für längere Zeit wieder unter die Augen zu treten. Denn ob er wollte oder nicht, es beschäftigte ihn immer noch. Seine Gefühle beschäftigten ihn immer noch. Vincents Handy klingelte neben ihm und er musste erleichtert lächeln, als er Karls Namen las. Dieser Kollege war ihm schon lieber. »Womit habe ich denn diese Ehre?«, meldete sich Vincent verschmitzt. Karls sympathisches Lachen kam vom anderen Ende. »Ich wollte mich nur erkundigen, was es Neues gibt.« Vincent wollte fast schon wieder tadeln. Karl hatte immerhin frei und sollte sich auf sein Privatleben konzentrieren. Außerdem war in den wenigen Stunden bis eben noch nicht allzu viel passiert. Aber Vincent hatte schon immer gut getan, die Fakten eines Falls nochmal laut vor sich herzusprechen. Wo hätte er eine bessere Gelegenheit? Er klärte also Karl über alles auf, was sich seit dem Fund heute Morgen zugetragen hatte. Auch, dass Adam und Gunde mitermittelten. »Und jetzt stehe ich hier und warte auf die Kollegen«, schnaufte Vincent schließlich lustlos. »Ja, das ist wirklich verzwickt«, brummte Karl. Vincent lachte müde. »Wie hast du denn unter deinen Umständen noch einen Kopf für diesen Fall?«, stellte er die Frage, die ihm schon seit Beginn auf der Zunge brannte. Karl schien eine Weile zu überlegen. »Keine Ahnung, ich finde es gut, mal auf andere Gedanken zu kommen.« »Ja, aber normale Leute lesen dafür ein Buch oder machen einen schönen Ausflug und hören sich nicht irgendwelche Details über einen Mordfall an«, schmunzelte Vincent. »Da hast du wohl recht«, lachte Karl. »Sagt wahrscheinlich auch irgendwas über mich aus.« »Ja, das tut es wohl«, erwiderte Vincent amüsiert. »Ist es denn wirklich okay, dass ich frei nehme? Kommt ihr denn mit einer Person weniger klar?«, fragte Karl und Vincent konnte schon wieder diese blöde Besorgnis hören. Mann, Karl war wirklich von der Generation, die Arbeit über alles andere stellte. »Ach doch, wir haben doch auch Adam und Gunde, die uns helfen. Aber dich kann natürlich niemand ersetzen«, fügte Vincent lachend hinzu. »Dieser Adam, ihr kanntet euch ja schon, richtig?« Vincents Mund klappte augenblicklich zu. »Ja, wir haben damals eine Weile zusammengearbeitet, bevor er gekündigt hat. Was war denn damals los zwischen euch?« Vincent setzte sich kerzengerade auf. »Was meinst du?«, tastete er sich vor. »Naja, das merkt ja ein Blinder mit Krückstock, dass da irgendwas war zwischen euch. Und ich habe Adam nur einmal kurz kennengelernt bisher.« Tja, was sollte er darauf denn antworten? Karls Ton ließ nichts durchsickern und Vincent hätte ihm für diese Unterhaltung gern gegenübergestanden, um zu sehen, wie er die Frage meinte. Wusste Karl, dass Vincent und Adam, dass sie mal... Oder war seine Frage wirklich rein neugieriger Natur? »Ach, ich glaube, ich war einfach sehr gekränkt davon, dass er ohne ein Wort gegangen ist«, flüsterte Vincent. Es war immerhin nicht gelogen, wenn auch nicht die volle Wahrheit. Dafür war Karl noch nicht bereit. »Okay«, summte Karl nur ungläubig und Vincent wusste schon, dass er mit dieser Erklärung nicht davonkommen würde. »Aber wie geht es dir, Karl? Wirklich?«, wechselte er flink das Thema. »Glaube ja nicht, dass ich diesen wilden Themenwechsel jetzt nicht bemerkt habe. Darauf komme ich nochmal zurück«, drohte Karl lachend am anderen Ende, ging aber nicht weiter darauf ein und Vincent liebte ihn dafür. Für einige Minuten hörte Vincent Karls Erzählungen über seine Familie zu und war ganz erleichtert zu hören, dass es Karl den Umständen entsprechend gut ging. Als er auf der Oder einen Kahn der Wasserschutzpolizei heranfahren sah, verdrehte er die Augen. »Entschuldige, Karl, ich muss Schluss machen.« »Viel Erfolg, halt mich auf dem Laufenden«, meinte der ältere Kollege und hatte schon aufgelegt. »Hey«, hörte Vincent Adam schon von Weitem sagen. Wesentlich geübter als er selbst hüpfte Adam vom Boot, winkte in Richtung seiner Kollegin und kam zu Vincent gelaufen, während die Blondine auf dem Boot wieder wegfuhr. »Kommt deine Kollegin nicht mit?«, presste Vincent schnell hervor. Ein enttäuschter Ausdruck geisterte über Adams Gesicht. »Nee, du musst mit mir Vorlieb nehmen«, brummte er und konnte Vincent nicht so richtig in die Augen sehen. »Gestern Abend ist nur ein Schiff durch das Hebewerk gefahren. Sie hat vorgeschlagen, mit den Besitzern zu sprechen.« Vincent versog das Gesicht. »Hast du ihr das erlaubt? Das ist eigentlich Ermittlersache.« »Ich erlaube hier gar nichts«, erwiderte Adam verschmitzt. »Sie ist meine Vorgesetzte.« Vincent hob eine abschätzige Augenbraue, worauf Adam nur den Kopf schief legte. »Was?«, fragte Adam skeptisch. »Nichts«, meinte Vincent. »Sag schon.« »Nö.« »Doch.« »Mich wundert es nur, dass du dir von irgendjemandem was sagen lässt«, protzelte Vincent und verschränkte seine Arme. Adam kniff leicht die Augen zusammen, eine Geste, die Vincent schon so viele hundertmal hatte beobachten können. »Was soll das denn? Hat sie sonst noch was auf den Aufzeichnungen gesehen?«, wechselte Vincent blitzschnell das Thema. Herrgott, er hatte die Zusammenarbeit mit Adam eigentlich so friedlich und zivil wie möglich über die Bühne bringen wollen. Wenn sie sich weiter so zanken würden, würde daraus nichts werden. »Außer der Edwina nicht«, meinte Adam und stopfte unbeholfen seine Hände in die Hosentaschen. »Die Edwina?« »Ja, das ist so ein kleines Frachtschiff, was hier sehr regelmäßig durchfährt. Nicht sonderlich auffällig, aber bei den Besitzern nachfragen kann ja nicht schaden.« Vincent nickte. Er würde sich damit zufrieden geben müssen, dass die Kollegin, deren Namen ihm schon wieder entfallen war, die Befragung übernehmen würde. Eine kleine Stimme im hinteren Teil von Vincents Kopf stellte die Frage, ob Adam das vielleicht mit Absicht gemacht hatte, damit sie zu zweit allein sein konnten. Ich habe in der Zwischenzeit mit dem Mitbewohner der Toten gesprochen. Der meinte, dass Frau Osiecka gestern Abend hier im Kanu-Club bei einer Feier ihres Professors war. Das hat der Club mir auch schon bestätigt. Gut, dann lass uns mit diesem Professor reden, bestimmte Adam und ging ganz von allein auf Vincents Dienstwagen zu. Vincent hatte einen genervten Spruch auf den Lippen, dass Adam das ja alles gar nicht zu entscheiden hatte. Aber da das tatsächlich auch Vincents Plan gewesen wäre, diskutierte er nicht lange. Der Weg in Richtung Uni war von angestrengtem Schweigen gespickt. Vincent bemerkte stetig in seinem Augenwinkel, dass Adam immer wieder den Kopf zu ihm drehte und ihn für einen Augenblick anstarrte, als wollte er etwas sagen. Aber er sagte nichts. Noch nie war Vincent so froh gewesen, sich auf den Verkehr konzentrieren zu können. Besonders wenn es ihn davon abhielt, so hilfreiche Feststellungen zu machen wie »Adam riecht noch genauso gut wie damals«. Dass bei der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde nur ein genervter, unfreundlicher Dozent auf sie wartete, der ganz offensichtlich Besseres zu tun hatte, als mit ihnen beiden zu reden, irritierte Vincent nur noch mehr. Der Dozent, Milan Günschow, konnte ihnen dann tatsächlich auch nicht wirklich weiterhelfen. Auf dem Weg nach draußen zum Dienstwagen, wo Vincent schon wieder sein Gehirn nach unverfänglichen Gesprächsthemen durchforstete, wurde er direkt von zwei klingelnden Handys gerettet. Das erste war Adams, wo die Kollegin von der Wasserschutzpolizei sie darüber informierte, dass sie mit den Inhaberinnen der Edwina, Lena und Isabel Thiele, und deren Matrosen Stanko Brill gesprochen hatte, die drei aber auch nichts Hilfreiches gesehen oder gehört hatten. Und das zweite Handy war Vincents eigenes. Marian hatte die Obduktion fertig.